Jo, hier ist Herbrich. Okay. Ey, ich bin aggressiv und deswegen nicht ein Blatt Papier und ein Stift, denn ich scheiße ab das Wilhelm-Stift, yeah. Denn Joint ist keine Lösung, deswegen wird heute kein Joint gekifft. Ey, M zu dem B, H zu dem S, ihr werdet gefickt, gekillt, wie die Penner damals von S und S. Also scheiß auf diesen Style, wie damals bei der Waffen-SS. Das ist Diskriminierung, ich hasse euch, ihr Penner. Wisst ihr was, ihr seid durch, wie die Scheiße, die ins Klo runtergegangen ist. Ja, yeah, und jeder weiß, ihr habt euch verpisst nach diesem Track, denn ihr seid weg, ihr seid fertig, ey. Ja, yeah, ey. Das ist ein Diss gegen Marc Brede, ein Diss gegen Henning Stein. Ey, ich fang an aggressiv zu werden, ich raste aus. Ich hau euch mit der Faust in eure Fressen rein. Schlag eure Zähne ein, kommt bei euch vorbei. Brech bei euch ein, schlag alles kurz und klein. Ja, Digga, dissoziativ, ich bin aggressiv. Digga, nicht mehr depressiv, sondern aggressiv. Yeah, Mann. Ey, und ja, was sonst, ich hab eure Server gehackt und ich hoffe, dass ihr genauso wie dieser scheiß Bulle verreckt, denn ich gebe einen Fick auf euch, Digga, das ist ein Freestyle. Hört ihr die Punchline, dieser Track, der fickt euch einfach weg, weil ich der King bin. Ja, das ist der Diss gegen euch alle, das hättet ihr nicht erwartet und jetzt ist es so, ihr wartet auf euren Tod, ihr werdet abgeknallt. Ja, und bring ich einen Spruch wie ein Rechtsanwalt. Komm, was redest du von Vernunft? Das ist Aggression, das ist harter Battle-Rap. Und erstmal zieht ihr eine lang gestrecktes Pep. Währenddessen hau ich eine Line und ihr seid danach ganz allein. Yeah, man. Ey, dieser Rap, der ist richtig aggressiv, Digga. Ich geb euch massiv. Yeah, man. Und ich vertick am Wilhelmstift weiter mein Weed, denn ich mach mein Pater auf der Street, yeah. Und was Hausverbot, ey, scheiß drauf, ich nehm die Baby und schlag euch tot. Ja, denn ich bin der King im Block. Versteht ihr das? Und ihr kriegt voll eins rübergebraten, und zwar mit dem Stock. Yeah, man. Also was wollt ihr von mir, Digga? Wilhelmstift 22149, das ist mein Revier. Und was du was, Marc Brede, du pädophiles Arsch, verpiss dich im Knast, du gehörst eher auf Polizeirevier als ich, denn ich bin Herbrich. Von mir kriegst du den Messerstich, du wirst gefickt, Digga, du bist in der Luft zerfickt. Allein schon von dieser Line, und du ballerst dir erstmal eine Line rein. Gestrecktes Pad, denn du bist der letzte Dreck, ich bin der King. Ja, Mann. Ey, und wenn ich schlechte Nachrichten überbringe, dann kriegst du die Faust in die Fresse, und wenn ich, bevor ich es vergesse. Digga, alles kommt ins Netz, Digga, das ist das Gesetz der Straße, fick dich.